Oh. alle wisst, die Blutsbrüder, das gibt's nicht mehr. Es hätte schön sein können, doch das ist mir der Mist nicht wert. Und Eddie, denk mal kurz daran, was wär, wenn ich nicht wär. Sag mal, wo kommen deine Hits denn her? Verstehst du, was ich meine? Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder, Blutsbrüder. Wir sind die Jungs von Waffenladen. Mal. Ich geh mal auf.